Ach, da sitzt noch in der Badewanne, dann kann ich mal ein bisschen reden. Warte mal, ich mach mal eine Zigarette an. Regler nach oben schieben. So, Schnucki. Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Ich versuche es einfach mal. Du weißt ja, ich finde dich unwahrscheinlich nett. Also nicht nett, ich finde dich süß. Nett ist ja die kleine Schwester von Scheiße. Und ich finde dich ja mehr als sympathisch und so. Gehen wir davon mal aus, es würde was geben, ne, zwischen uns. Ich kann dir nichts bieten, weißt du. Ich kann dir nichts bieten, weißt du. Ich bin arbeitssuchend, arbeitslos und ich kann dir nur mein Herz geben und mehr halt nicht. Deshalb weiß ich nicht, ob es gut wäre, dass wir uns treffen, obwohl ich dich doch mal kennenlernen möchte, persönlich. Vielleicht habe ich ja Glück. Du findest mich nett, also scheiße. Ich finde dich so zuckersüß, weißt du. Du hast so eine sympathische Art, du bringst mich zum Lachen. Du bist die erste Frau, die erste Mädel, was mich seit Jahren zum Lachen bringt, obwohl ich ja nicht lache. Also versuche nicht zu lachen, weil ich ja schief lache. Aber ich kann dir nichts bieten. Ja, bin gerade am Überlegen, ob ich das hier lösche. Aber ich hatte jetzt gerade mal den Mut, dir das zu sagen, weil du gerade nicht online bist und gerade in der Badewanne sitzt und so. Ach, du bist so zuckersüß, du hast eine Art, die ist einmalig. Und das ist jetzt nicht so dahergesagt. Das ist so, was ich wirklich so meine. Du hast eine Art, die ist wow. Genau das, was ich mag. So, auch so durchgeknallt, so ein Punker-Grufti-Verschnitt, was weiß ich, ohne dich da zu beleidigen. Ne? Aber ich kann oder könnte dir nichts bieten. Und das ist das. Ja, was mich nervt. Ja, nervt nicht, aber es ist ja so. Ich denke mal, du warst immer mit Männern zusammen, die dir auch was bieten konnten. Also, weiß ich, ein Auto oder die hatten ein Auto und Arbeit. Also ich habe nichts. Nichts. Ne? Gar nichts. Also außer ich, mich selber. Ja, ich weiß nicht, ob du das verstehst, was ich dir sagen möchte. Bevor ich mich jetzt hier um Kopf und Kragen rede, wie gesagt, ich bin gerade am Überlegen, schicke ich das wirklich raus? Aber ich kann dir nichts bieten. Ich mag es gar nicht. Ich mag es gar nicht, wenn man mal weggehen würde oder was weiß ich und dass man mich aushält. Also nee, also das kann ich wie sage ich das am besten, von meinem Verstand, das ist der falsche Ausdruck, von meiner Einstellung auch nicht. Ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll, weißt du, ich mag es nicht, wenn man mich aushält und so. Oder dass ich mich irgendwo durchfresse oder durchesse oder was weiß ich, dass man mich aushält, ja. Und die Zigarette geht aus, scheiße. Moment. Dass man mich aushält, weißt du. Na, vielleicht, ja, ich habe ja schon mal, glaube ich, heute gesagt, da bist du ja auch nicht so drauf eingegangen, Gott sei Dank, ne? Vielleicht habe ich mich da in was hineingesteigert, ne? Aber ja, ich mag dich halt, ne? Und sag, ich finde dich nicht nett, ne? Weil nett ist die kleine Schwester von Scheiße. Ich finde dich hammermäßig, ne? Auch so voneinander. Ausdrucksweise, auch wenn du ab und zu einen Flusenteppich im Mund hast und so. Also das ist total süß. Und ja, wie gesagt, also ich kann dir nichts bieten. Und da habe ich hätte ich ein schlechtes Gewissen. Und das ist wirklich so. Und ja, deshalb weiß ich nicht, ob es gut wäre, dass wir uns sehen. Aber ich möchte dich auf jeden Fall mal kennenlernen. Und ja, dann siehst du auch mal, wie ich bin. Und vielleicht habe ich ja Glück. Du findest mich nett. Und dann hat sich die Sache ja eh erledigt, weil nett ist die kleine Schwester von Scheiße. Ne? Ach, Schnucki. Ja, habt ihr ja gesagt, ich bin ja schon 100 Jahre Single. Und ich wollte ja auch. Na gut, das habe ich, glaube ich, zu dir nicht, noch nicht gesagt. Oder vielleicht habe ich es ja schon mal gesagt. Ich wollte ja keine Freundin mehr haben, ne, weil ich so viel Scheiße erlebt habe die letzten 10 Jahre. Und deshalb habe ich mir eigentlich geschworen, mir keine Freundin mehr anzulachen. Obwohl anzulachen auch der falsche Ausdruck ist. Also nicht, dass du mich da falsch verstehst. Und ich muss niesen, aber ich will nicht niesen. Aber Moment. Hier! Ah, sorry. Oh, das macht die ganze Aufnahme kaputt hier. Nein, ich wollte ja keine Freundin mehr haben, aber ja, man kann sein Leben ja nicht planen. Ne? Ich weiß nicht, ob du gesehen hast, was ich auf Facebook geschrieben habe. So in der Art, man verlässt das Haus und geht nach rechts oder nach links. Ne? Und je nachdem, in welche Richtung man geht, auf der linken Seite wirst du vielleicht vom Auto überfahren und auf der rechten Seite, wenn du den rechten Weg gehst, lernst du jemanden kennen. Ne? Und ich habe immer versucht, vom Weg abzukommen, also in eine andere Richtung zu gehen, damit ich ja keinen kennenlerne. Ne? Jetzt habe ich dich kennengelernt, in Anführungszeichen. Da hast du mein Leben ein bisschen auf den Kopf gestellt. Ja, wie gesagt, es war nicht geplant, dir über den Weg zu laufen, ohne dass du mich jetzt falsch verstehst. Ne? Also darfst du auf keinen Fall falsch verstehen. Aber du bist jetzt nun mal da. Ne? Oder ihr, du hast ja auch noch Kinder. Ja, eigentlich schon wieder viel zu viel gesagt, was eigentlich gar keine Hand und Fuß hat. Aber ich hoffe, du verstehst so ein bisschen das, was ich meine. Ne? Also sah von meiner Seite aus, also mir war es immer egal, ob meine Freundinnen Geld hatten oder kein Geld. Also hier, die hat jetzt damit nichts zu tun, aber hier die Drogensüchtige aus Düsseldorf, ne, und die war eine Millionärstochter, ne? Der Vater ist der größte Gutachter von Nordrhein-Westfalen und hat 200, 300 Wohnungen in Düsseldorf, ne? Und hat mir dann auch vorgeworfen, ich wäre mit seiner Tochter nur zusammengekommen, um was abzuzwacken und wenn wir heiraten sollten, Ehevertrag, schlag mich tot. Und das war auch nicht geplant, ne? Weil ich wusste nicht, dass sie Millionärstochter war oder ist. Ja, und sie war ja auch noch drogensüchtig zu dem Zeitpunkt. Und ich habe sie ja dann von den Drogen weggebracht. Und wo sie dann clean war, hat sie sich von mir getrennt. Aber das hat jetzt mit der ganzen Sache doch. Wie gesagt, mir ist es egal, ob jemand Ja gut, eine Millionärstochter wollte ich eigentlich auch nicht haben. Ne? Also, aber es war auch nicht geplant. Ne? Und deshalb, mir ist egal, ob jemand Geld hat oder kein Geld hat oder Hartz IV hat, was weiß ich. Ne? Also die Frau, meine Freundin. Aber ich möchte meiner Frau, Freundin doch was bieten, was ich nicht kann. Oh Gott, schon über 10 Minuten gequatscht. Und ja, ich kann dir leider euch nichts bieten. Ja, das bin ich am Überlegen. Schicke ich diese Nachricht raus oder nicht? Aber jetzt habe ich so viel Mut zusammengenommen, dir das zu sagen hier. Und deshalb schicke ich die Nachricht hier auch raus. Ne? Ja, Schnucki. Es war nicht geplant, dich zu treffen. Na gut, getroffen haben wir uns noch nicht. Außer du bist mal mit dem Auto bei mir vorbeigefahren. An mir vorbeigefahren. Ja. Na, ich sag, ich. Wie gesagt, ich weiß nicht, was für Männer du vorher hattest. Und möchte ich auch gar nicht wissen. Also, außer du erzählst mir was, ne? Also, was du Schlechtes erlebt hast und so. Also, da kannst du mit mir über alles drüber sprechen und ja. Wie gesagt, ich habe auch viel Scheiße erlebt. Gut, man kann jetzt sagen, jeder erlebt viel Scheiße. Nein, es tut nicht jeder Scheiße erleben. Nur es ist halt. Ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll, weißt du. Ach, ja. Aber wie gesagt, vielleicht steigere ich mich ja auch in irgendwas rein und ich habe Glück oder Pech, wenn wir uns mal treffen sollten, dass du mich nett findest. Jetzt zum 10.000. Mal, glaube ich, schon gesagt. Und ja. Obwohl ich mir von Herzen wünsche, dass aus uns was werden könnte, würde, hätte Fahrradkette. Aber ja, aber ich habe jetzt genug geredet, weil ich glaube, irgendwie tue ich es mir gerade bei dir verbocken. Ja gut, vielleicht habe ich Glück, dass ich es verbocke, andersrum dann wiederum. Nein, ich möchte es natürlich nicht verbocken bei dir. Ne? Und wie gesagt, ich weiß nicht, mit was für Typen du zusammen warst und was du alles erlebt hast. Aber du hast es ja mal so ein bisschen anklingen lassen, dass du ja auch viel durchgemacht hast. Und ja, boah, ich rede und rede und rede und komme nicht auf den Punkt. Ne? Ach, sorry, Schnucki. Auf jeden Fall ist es so schön, dich kennengelernt zu haben. Obwohl dieses dich kennengelernt zu haben, hört sich wieder an wie Abschied. Ne? Es ist schön, dich kennengelernt zu haben und dich zu kennen. Und ja, und du bist wirklich die erste Frau seit Jahren, die bei mir mehr ausgelöst hat als nur Freundschaft. Aber ich habe ja schon mal gesagt, ich kann keinen zwingen, mich zu lieben. Und Liebe beruht ja immer auf Gegenseitigkeit. Und also ich habe auch sehr viel durchgemacht in meinem jungen Leben. Und sag mit Tumor-OP und Herzstillstand, Wasser in der Lunge, Wasser im Herzen, Wasser im Kopf und. Und ich glaube, dieses Wasser im Herzen ist immer noch geblieben, weil sonst. Also, ich habe bei mir gemerkt, dass ich die letzten Jahre mehr mit dem Herzen fühle als mit dem Kopf, mit dem Verstand. Und ich breche jetzt auch ab hier, weil ich rase auf 15 Minuten zu, mein lieber Scholli. Ich weiß auch gar nicht, ob du dir das alles anhörst und vielleicht doch jetzt langsam genervt bist und denkst: Mein Gott, was redet der Idiot da? Ach ja, na gut, ja, mal gucken, ob du dich heute Abend noch meldest. Ne? Fühl dich gedrückt und geküsst, ne? Okay. Vielleicht bis nachher, ne? wenn du noch dich meldest nach diesem ganzen Dünnschiss, den ich verzapft habe. Und wollte ich dir mal alles mal sagen nochmal, aber ich glaube, ich weiß auch schon gar nicht mehr, was ich jetzt alles gesagt habe. Das habe ich schon fast wieder vergessen und hat ja auch eigentlich kein Hand und Fuß. Ne? Also ich glaube, ich habe mich wieder so ein bisschen um Kopf und Verstand geredet. Und ich muss noch sagen, ich habe ja auch da die Fotos mit dem Hut gesehen und so. Also das Blasse steht dir auch. Ne? Also ich mag es ja auch, wenn eine Frau einen blassen Körper hat. Hört sich jetzt ein bisschen scheiße an, aber doch so ganz blass. Aber Sonnenbank ist natürlich auch gut. Ne? Aber das Blasse steht dir. So, das war es aber wirklich. Ne? So, vielleicht bis später und sorry für diese mega lange Sprachnachricht. Ne? Okay, bis nachher vielleicht.